Kundgabe 4810. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.01.1950. Zweck Gottesbeweise seiner Liebe, Allmacht und Weisheit. Die göttliche Allmacht greift ein, wo die göttliche Liebe sich äußern und dem Menschen sich offenbaren will in seiner Not. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, und sein Wille wird zur Tat durch seine Liebe. Des Menschen Verstand aber fasset nicht, was göttliche Liebe vermag, denn sie ist Kraft, die sein Wille manifestiert. Und so kann der Mensch wahrlich um alles bitten. Gott kann es möglich machen, wenngleich es menschlich unmöglich erscheint. Und darum ist keine Not so groß, dass sie nicht behoben werden könnte von Gott. Und es ist kein Werk zu schwer, dass es nicht von Gott ausgeführt werden könnte. Nichts ist unausführbar, was sich ein Mensch erbittet von ihm, so er nur an Gottes Liebe und Allmacht glaubt. Gott versagt sich nicht, und er verschließet nicht sein Herz dem Kind, das in ihm seinen Vater sieht und in seiner Not zu ihm kommt. Der Glaube an die Liebe und Allmacht Gottes ist ein sicheres Mittel zur Abhilfe jeglicher Not. Die Allmacht Gottes kennt keine Grenzen, und die Liebe Gottes ist ohne Ende und von einer Tiefe, die unfassbar ist für euch Menschen, die ihr aber spüren könnet, wenn ihr euch ihm gläubig anvertraut. Dass euch seine Liebe gilt, das beweiset euch die Schöpfung und euer eigenes Leben. Denn es ist ein Gnadengeschenk seiner Liebe, dass ihr den Weg durch die Schöpfung gehen dürfet. Weil seine Liebe es wollte, wurde sein Wille mächtig. Die Liebekraft entfaltete sich und ließ alles erstehen. Eine überaus vorbildliche Schöpfung und euch selbst als Krone derer. Seine Liebe schuf den Menschen. Er stellte ein Verhältnis her zu dem, was er erschaffen hatte. Wie ein rechter Vater zu seinem Kind. Er versorgt und betreut die gesamte Schöpfung. Und seine besondere Liebe schenkt er dem Menschen, den er zu einem rechten Gotteskind erziehen will. Und immer wird seine Liebe, seine Weisheit und seine Allmacht zusammenwirken, um das aus ihm hervorgegangene zu beglücken. Was er will, das geschieht. Doch stets wird es gut sein für das Wesen, das er zu seinem Kind umgestalten will. Dieses wird aber auch immer seinen Schöpfer und Vater von Ewigkeit erkennen lernen, durch das weisheitsvolle Wirken Gottes, durch die sichtbaren Beweise seiner Liebe und seiner Allmacht. Es wird ihn wieder lieben und nach ihm verlangen. Und das ist es, was Gott durch alle Beweise seiner Liebe, Weisheit und Allmacht bezweckt. Er will seine Kinder gewinnen für ewig. Er will alles, was aus seiner Kraft hervorgegangen ist, selig machen. Er will, dass sie als selige Geister seine Anschauung genießen. Er will, dass sie ewig selig sind. Amen.